Ludwig van Beethoven, 1770 bis 1827. Dezember 1770. Es ist ein kalter, trüber Wintertag in der Residenzstadt Bonn am Rhein. In einer zugigen Mansardenwohnung bringt Maria Magdalena van Beethoven ihren ersten Sohn zur Welt. Nach seinem Großvater wird er auf den Namen Ludwig getauft. Das Kind hat eine musikalische Familie. Der Großvater war Kapellmeister zu Bonn. Der Vater Johann verdient seinen Lebensunterhalt ebenfalls mit Musik, ist allerdings nur mit mäßigem Talent gesegnet. Einige Jahre singt er als Tenor in der Bonner Hofkapelle, verliert dann aber sein Engagement. Ludwig wächst zu einem verschlossenen Kind heran. Er kann sich stundenlang damit beschäftigen, in einem Zimmer zu sitzen, aus dem Fenster zu starren und nachzudenken. Für ihn ist es eine Flucht nach innen, vor der bitteren Armut der Familie, der schäbigen Wohnung und den Streitereien seiner Eltern. Der verschlossene Knabe hat nur sehr wenige Freunde und nimmt kaum an den Spielen und Streichen der Nachbarskinder teil. Aber er hat Talent zur Musik. Obwohl der Vater inzwischen zum Alkoholiker geworden ist, entgehen auch ihm die musischen Fähigkeiten seines Sohnes nicht. Schon früh hält er den kleinen Ludwig deshalb zum Üben an. Für die Schule bleibt da wenig Zeit. Der Junge lernt kaum etwas anderes als Noten lesen und komponieren. Seine mathematischen Kenntnisse beschränken sich auf die Grundrechenarten. Seine Schrift bleibt bis an sein Lebensende ein nur schwer leserliches Gekrakel. Aber das stört den Vater nicht. Er sieht Ludwig als seinen Ausweg aus der Armut, als Chance zum sozialen Aufstieg und als seine Altersvorsorge. Zwischen immer extremeren Alkoholexzessen treibt Johann den Sohn ans Klavier, an die Violine und später an die Orgel. Er weiß, dass Ludwig das Publikum nur durch außerordentliche musikalische Leistungen überzeugen kann. Denn er ist kein süßes Kind, kein strahlender Knabe, den die Zuhörer lieben, weil er niedlich ist. Er ist kurz und gedrungen und breit in der Schulter. Er hat einen kurzen Hals, einen dicken Kopf, eine runde Nase und eine schwarzbraune Gesichtsfarbe und ist immer etwas vornübergebeugt. So beschreiben ihn Zeitgenossen. Als Ludwig 7 Jahre alt ist, organisiert sein Vater den ersten öffentlichen Auftritt. Im benachbarten Köln gibt der Junge ein Klavierkonzert, das vom Publikum wohlwollend aufgenommen wird. Es ist eine Zeit der musikalischen Wunderkinder. Wolfgang Amadeus Mozart hat ähnlich jung angefangen zu komponieren und aufzutreten. Jetzt hoffen die Zuhörer in ganz Europa auf Knaben, die in die Fußstapfen des Salzburger Genies treten können. Der Kurfürst von Köln gibt dem jungen Beethoven eine Chance. Mit 11 Jahren wird er als Lehrling in die Hofkapelle aufgenommen und steigt bald zum 2. Organisten auf. Mit 13 Jahren veröffentlicht er seine erste Komposition, die Variationen für Cembalo in C-Moll, die für großes Aufsehen sorgt. Immer mehr Förderer glauben an das junge Genie und bemühen sich, ihm Auftritte zu verschaffen. Konzerte vor adeligem Publikum sind eine Gelegenheit, sich weiteren Gönnern und Förderern zu präsentieren. Mit 16 hat Ludwig van Beethoven seine Fertigkeiten bereits bei zahlreichen Lehrmeistern verfeinert und ist nun bereit für größere Bühnen. Doch noch fehlt es ihm an finanziellen Mitteln. Die hat er erst, als die Adelsfamilie Breuning beginnt, ihn zu fördern. Er wurde bald als Kind des Hauses behandelt, erinnert sich ein Familienmitglied später. Er brachte nicht nur den größten Teil des Tages, sondern bald auch manche Nacht dort zu. Hier fühlte er sich frei, hier bewegte er sich mit Leichtigkeit. Alles wirkte zusammen, um ihn heiter zu stimmen und seinen Geist zu entwickeln. Spätestens im Haus der Breunings lernt der junge Musiker die Literatur der Aufklärung kennen. Die Werke Schillers mit ihrem Freiheitsdrang beeindrucken ihn tief. Gleichzeitig unterrichtet ihn der Hofkapellmeister in den Werken von Johann Sebastian Bach. So entsteht eine explosive Mischung. Beethoven lernt das Beste und die Grenzen der damals bekannten Musik kennen und sucht gleichzeitig in seinem Freiheitsdrang nach immer neuen Ufern. In dieser Zeit wird der Grundstein für sein späteres Werk gelegt, das die Musikgeschichte revolutionieren sollte. Im Herbst 1792 verlässt Beethoven auf Geheiß des Kurfürsten die Stadt Bonn. Von nun an soll der 22-jährige Musiker bei Joseph Haydn in Wien, dem berühmtesten Komponisten jener Tage, studieren. Der Kurfürst, der das Studium in Wien finanziert, hofft darauf, dass Beethoven nach seiner Ausbildung nach Bonn zurückkehren und dort die Hofkapelle leiten würde. Doch daraus wird nichts. Denn kurz nach der Abreise des jungen Musikers marschiert die französische Armee über den Rhein und besetzt das Fürstentum. Für Beethoven heißt es nun, er muss sich in Österreich beweisen und neue Gönner finden. In kürzester Zeit ist er Wien verfallen. Der kaiserliche Hof in der Donaumetropole steckt riesige Summen in die Künste und lockt damit Meister aus ganz Europa an. Fast täglich sind große Musiker und Komponisten wie Mozart, Haydn und Salieri zu hören und zu sehen. Auch Ludwig van Beethoven macht sich schnell einen guten Namen in den adeligen Salons der Stadt. Zumindest seine Musik gilt als genial. Die Person Ludwig van Beethoven kommt bei der feinen Gesellschaft dagegen weniger gut an. Der junge Mann hat schlechte Manieren und ein ungepflegtes Äußeres. Er tritt selbstsicher und rechthaberisch auf. Gutes Benehmen, Höflichkeit und Diplomatie sind für ihn Relikte einer reaktionären Epoche, die er als scheinheilige Fassade brandmarkt. Immer wieder unterbricht er selbst höchstrangige Adelige mitten im Gespräch oder erzählt in Gegenwart von angesehenen Damen zweideutige Witze. Außerdem will er so seine Unabhängigkeit unterstreichen und beweisen, dass er nicht auf seine Gönner angewiesen ist und sich auf keinen Fall kaufen lässt. Seine atemberaubenden Kompositionen versöhnen die meisten adeligen Gönner jedoch immer wieder und gelten als Entschuldigung für sein ruppiges Verhalten. Manchmal allerdings geht Beethoven zu weit. Als er bei einem Spaziergang im Park der Kaiserin mit ihrem Gefolge begegnet, geht der kleinbürgerliche Musiker störrisch weiter und grüßt lediglich mit einer knappen Verbeugung, während alle anderen Spaziergänger ihrer Majestät aus dem Weg gehen und einen tiefen Bückling machen. Solche Auftritte sprechen sich schnell in der Wiener Gesellschaft herum und schaden Beethoven. Immer mehr Zeitgenossen wenden sich kopfschüttelnd von ihm ab. Er gilt als unhöflicher Rüpel, grenzenloser Egomane und Menschenfeind. Zu einigen fürstlichen Salons verweigert man ihm schließlich den Zutritt. Einige frühere Freunde wechseln grußlos die Straßenseite, sobald sie die wehende Löwenmähne Beethovens erblicken. Der Komponist selbst scheint diese Reaktionen nicht wahrzunehmen. Nach außen wirkt er gelassen und komponiert wie im Rausch unbeirrt weiter. Im Jahr 1795 hat Ludwig seine Ausbildung abgeschlossen. Erstmals tritt er als Virtuose auf und veröffentlicht Konzerte, Trios und Sonaten. Die Öffentlichkeit ist begeistert. Vor allem die echten Musikliebhaber unter seinen Förderern haben inzwischen erkannt, dass er sich auf einem völlig neuen Weg befindet und die Grenzen der bisherigen Musik ständig erweitert. Das Korsett der hergebrachten Regeln scheint für ihn nicht zu gelten. Zwar beherrscht er sie, weiß aber auch sehr genau, wo er sie sprengen will und kann. Ruhige Passagen wechseln plötzlich in Ausbrüche, die für die Ohren der Zeit wie Lärmkaskaden wirken. Es ist eine musikalische Umwälzung in einer Epoche der Veränderung. Die Französische Revolution hat die politische Landkarte Europas durcheinandergewirbelt. Jetzt schreibt Ludwig van Beethoven die passende Musik zu diesem Wandel. Einige Zeitgenossen beschreiben ihr erstes Konzert mit Beethoven-Musik wie ein Wechselbad aus sanftem Rauschen und unvermittelten Eruptionen, die das Publikum wie Kanonenschüsse treffen. Plötzlich ist Musik nicht mehr eine Hintergrundberieselung, zu der man gepflegt plaudern kann. Sie steht im Mittelpunkt und fordert von den Zuhörern volle Konzentration. Großen Erfolg hat Ludwig van Beethoven bei den Frauen. Zahlreiche junge Damen aus der besten Gesellschaft nehmen bei dem inzwischen gefeierten Musiker Klavierunterricht. Es ist ein sonderbares Bild, das die Wohnung des Meisters bei solchen Gelegenheiten bietet. Nur selten kann Beethoven Personal über längere Zeit in seinem Dienst halten. Sein aufbrausendes Temperament schlägt jeden Dienstboten, jede Magd in die Flucht, oft schon nach wenigen Tagen. Manchmal hat der Komponist wochenlang niemanden, der sich um den Haushalt kümmert. In solchen Phasen verwahrlosen die ständig wechselnden Wohnungen des Junggesellen. Es stapeln sich schmutziges Geschirr, Wäsche, Bücher, Instrumente und Notenblätter auf riesigen Haufen. Inmitten dieses Chaos sitzen dann die elegant gekleideten Mädchen am Klavier, während Beethoven selbst mit ungewaschenem Haar und abgetragener Kleidung auf und ab marschiert. Die Reaktionen der Damen auf den exzentrischen Künstler sind sehr unterschiedlich. Ein Teil der Schülerinnen will einfach nur beim besten Klaviervirtuosen der Stadt lernen, fühlt sich aber durch sein Äußeres und sein Betragen abgestoßen. Er war klein und unscheinbar, mit einem hässlichen roten Gesicht voller Pockennarben, beschreibt eine seiner Schülerinnen den Meister. Andere der jungen Damen dagegen sind Beethoven regelrecht verfallen. Und auch der Künstler selbst verliebt sich in zahlreiche Mädchen und junge Frauen aus der besten Wiener Gesellschaft. Zumeist bleibt diese Liebe aber unerwidert. Dafür sorgen schon die Väter. Sie sind entsetzt bei dem Gedanken, ihre hochadeligen Töchter könnten eine Liaison mit einem ungepflegten kleinbürgerlichen Musiker eingehen. Selbst die Familie Brunswick, die eine enge Freundschaft zu Beethoven pflegt, geht auf Abstand, als sich eine Beziehung zwischen ihrer Tochter Josephine und Beethoven anbahnt. »Aber sage mir, Pepi und Beethoven, was soll daraus werden?« schreibt Josephines Schwester an eine Verwandte. »Sie soll auf ihrer Hut sein. Ich glaube, in Bezug auf sie unterstrichst du die gewissen Worte, ihr Herz muss die Kraft haben, Nein zu sagen.« Eine traurige Pflicht, wenn nicht die traurigste von allen. Regelmäßig werden Ludwigs Avancen zurückgewiesen. Selbst wenn er sich die größte Mühe gibt, sich kämmt und viel Geld für eine neue Garderobe ausgibt, auch wenn er sanft und verständnisvoll auftritt, kommt das nicht an. Denn gerade die ungezügelte Leidenschaft des Künstlers Beethoven ist ja das, was das Interesse der Wiener Gesellschaft weckt. Immer wieder muss er deshalb erleben, dass die jungen Frauen, die er verehrt, mit anderen Männern verheiratet werden. Wenn er über seine Gefühle nachdenkt, packt ihn die Verzweiflung. Er schreibt flammende Briefe an eine unsterblich Geliebte, deren Identität nie geklärt wird. Seine große Sehnsucht nach einer Frau, die ihn liebt und heiratet, bleibt sein Leben lang unerfüllt. Als Beethoven 28 Jahre alt ist, beginnt sich sein Gehör zu verschlechtern, möglicherweise durch eine Bleivergiftung. Der körperliche Verfall setzt ein. Bald ist er so schwerhörig, dass er kein normales Gespräch mehr führen kann. Er beginnt ein sogenanntes Konversationsheft mit sich zu tragen. Gesprächspartner tragen dort ein, was sie ihm sagen wollen. Er antwortet in brüllender Lautstärke. Wie im Fieber komponiert er. In einem Wettlauf mit der Zeit schreibt er gegen den rasanten Verlust seines Gehörs an, bis er schließlich völlig taub ist. Meine schlimme Gesundheit, der neidische Dämon, hat mir einen schlechten Stein ins Brett geworfen«, schreibt er. »Der Unterleib hat sich verschlimmert. Ich war ständig mit einem Durchfall behaftet und geschwächt. Mein Gehör ist in den letzten 3 Jahren immer schwächer geworden. Meine Ohren sausen und brausen Tag und Nacht fort. Ich bringe mein Leben elend zu. Seit fast 2 Jahren meide ich die Gesellschaft, weil es mir nicht möglich ist, den Leuten zu sagen, ich bin taub.« Doch er komponiert weiter und behilft sich unter anderem mit dem gerade erfundenen Metronom, um die Takte und Rhythmen für sein Spätwerk aufzubauen. Er kann die Musik, die er schreibt, nicht mehr hören und fühlt sich deswegen noch freier als zuvor. Nun löst er sich völlig von den Konventionen und Regeln der bisherigen Musik. Als er seine Oper Fidelio überarbeitet und im Jahr 1814 noch einmal aufführt, rast das Publikum vor Begeisterung. Nach wie vor ist Wien fasziniert von der Musik des Meisters, der wie kein anderer seine politischen Ideen in Kompositionen verwandelt. Seine Symphonie Eroica hatte schon früh den jungen Franzosen Napoleon als Vertreter einer neuen Welt der Freiheit und Brüderlichkeit gefeiert. Jetzt setzt er auch Werke seines verehrten Dichters Schiller um. Im März 1824 wird die Symphonie Nummer 9 in D-Moll uraufgeführt. Sie explodiert geradezu in einem wuchtigen Chor, der in Schillers Ode an die Freude gipfelt. Obwohl Ludwig van Beethoven längst keinen Ton mehr hören kann, dirigiert er die Erstaufführung seines Meisterwerkes und steigert sich vor dem Orchester in einen wahren Rausch. Mit geschlossenen Augen, verzücktem Gesicht und fliegender Haarmähne treibt er die Musiker an. Als die letzten Töne verklungen sind, das Finale durch den Konzertsaal nachhallt, steht er völlig unbewegt mit Blick zum Orchester. Hinter ihm tobt das Publikum vor Begeisterung. Erst als ein Musiker ihn wachrüttelt und er sich umdreht, bekommt Beethoven überhaupt mit, in welche Raserei seine Musik die Zuhörer versetzt hat. Es ist ein letzter Höhepunkt in seinem Leben. Ludwig van Beethoven ist seelisch und körperlich ein gebrochener Mann. Er zieht sich immer mehr von der Welt zurück. Noch 3 Jahre lang führte das Leben eines Eremiten, bis er am 26. März 1827 in Wien stirbt. Die letzten Worte in seinem Tagebuch verfasste er wenige Stunden vor seinem Tod. »Du bist ein Held. Und du bist das, was 10-mal mehr zählt. Ein wahrer Mann. Und er ist der bedeutendste Komponist seiner Zeit. Ein Modernisierer, der auf dem Gipfel seiner Kunst steht. 137 Werke hat er in seinem Leben geschrieben, darunter eine Oper, Messen und 9 Symphonien, die zu den meistgespielten Kompositionen werden sollen, die selbst Menschen kennen, die sonst wenig mit klassischer Musik anfangen können. Für die beginnende Epoche der Romantik ist er ein Held und Leuchtturm, denn nie zuvor hat ein Künstler seine inneren Leidenschaften so kompromisslos in sein Werk einfließen lassen und dabei äußere Grenzen und Zwänge gesprengt. Auch wenn er als Mensch von Leiden und als Liebhaber von Versagen geplagt war, als Komponist und Musiker ist Ludwig van Beethoven ein unbestrittenes Genie.